Bemerkung, Fleischhauer: Vom Alkohol und der Trunksucht ist bei Jolie nirgends die Rede. Absatz 23 und 24 sind eigenes Geisteserzeugnis des Protokollverfassers.